herbei, die Fackelzüge bei Nacht. Wenn unsere Schlachten nur noch Geschichte sind und unsere Namen kaum noch einer kennt, ersieht sich erneut eine stolze Jugend, die alles offen beim Namen nennt. Wir geben alles für unsere Vision, davon gewinnt die ganze Nation. Das Ziel ganz nah und auch so weit, sei zum Widerstand bereit. Immer wieder stehen wir auf, für Deutschland das heilige Wort. Aufs Neue für unsere Zukunft, über die Seite hinfort. Das Blut der Norweger fließt in uns, wir stärken unseren Kampf. Schenkt uns Mut und Kraft, im Feldzug für unser Land. Wir sind dabei, in all unserer Kraft. Wir sind hierbei, die Fackelzüge bei Nacht. Wir sind dabei, in all unserer Kraft. Wir sind hierbei, die Fackelzüge bei Nacht. Augen schließe und träume, begebe ich mit einer anderen Zeit. Gefesselt von Bildern, die einem wären, so schön war als unser großes Reich. Wir geben alles für unsere Vision, das Volk gewinnt die ganze Nation. Das Ziel ganz nah und doch so weit, sei zum Widerstand bereit. Verraten, verkauft und bestohlen, die Lumpen sind allen bekannt. Sie werden Teufel lohnen, ihre Namen werden offen genannt. Das Blut der Norweger fließt in uns, wir stärken unseren Kampf. Schenkt uns Mut und Kraft, im Feldzug für unser Land. Wir sind dabei, in all unserer Kraft. Wir sind hierbei, die Fackelzüge bei Nacht. Wir sind dabei.